WDR 5 Erlebte Geschichten. Eines seiner ganz großen Werke heißt Novembertage und beschreibt exakt die Arbeitsweise des großen Mannes, der heute vor 90 Jahren in Frankfurt am Main geboren wurde, Marcel Ophüls. Selbst ein Novemberkind hat Ophüls den Fall der Mauer zum Anlass genommen, viele in den Nachrichtensendungen vom November 1989 gelaufene Beiträge zu sammeln, zu sichten und die Aussagen der Zeitzeugen zu archivieren, um Jahre später die Leute aufzusuchen und sie nach ihren Erfahrungen im neuen Deutschland und im neuen Leben zu befragen. Eine eindrucksvolle Dokumentation entstand, typisch und üblich für den Dokumentarfilmer, der für den Oscar vorgeschlagen wurde und sich nach frühen Hörfunkarbeiten dem Spielfilm widmete, an der Seite von François Truffaut, um sich schließlich gänzlich dem Dokumentarfilm zu verschreiben. Ich habe keine Erinnerung an Frankfurt. Was ich sagen kann, was für ein lustiger und freier Mensch für seine Zeit mein Vater war. Einmal waren wir zusammen in Wien und er fuhr in seinem offenen Wagen durch Wien und blieb plötzlich vor einem Hotel stehen und sagte zu mir, Zeven, so nannte er mich, Zeven, siehst du, du bist zwar in Frankfurt geboren, aber hier bist du entstanden. Meine Mutter war nicht Jüdin. Auch andere im Leben von meinem Vater, der also in Hinsicht auf Frauen ein sehr freies Leben führte. Wenn er geliebt hat, hat er jedes Mal auch dran geglaubt, an die Liebe. Wenn auch nicht für sehr lange Zeit. Meine Mutter war blond, blauen Augen, wie so schön im weißen Rasselrein. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schaue. Mein Vater war nicht gläubig, überhaupt nicht. Mein Vater kam aus einer an sich reichen jüdischen Familie, auf Seite seiner Mutter, also Bamberger, das waren Konfektionen für Männer, Bamberger und Herz, in Leipzig, in München, in Frankfurt und so weiter, also komischerweise nur in Berlin nicht. Aber mein Vater, wie auch andere Filmemacher wie Fritz Lang, wie Lubitsch, war Jahre vorher. Ja, Lubitsch kam ja nicht durch die Emigration nach Hollywood. Lubitsch kam nach Hollywood während der Stummfilmzeit, wegen seinem sehr großen Welterfolg. Nein, nein. Aber jedenfalls Leute, die ihr Gepäck, wenn ich mich so ausdrücken darf, in ihrem Gehirn hatten und nicht in irgendwelchen Geschäften, denen war es leichter, über Nacht auf Rat von Freunden, die meinten, Max, jetzt ist Zeit abzuhauen, bleib nicht da, jetzt wird's gefährlich, reise über irgendeine Grenze. Dieser Rat kam oft von Leuten, die im selben Beruf waren und die entweder selber Nazis waren oder mit Leuten arbeiten, die nah in der Nähe der Nazis waren, und die merkten, jetzt muss man denen helfen, wegzukommen. Das gab's. Gustav Gründgens zu der Zeit stand, aber wie und was seine Gründe waren und so, weiß ich auch nicht. Ich war, wie gesagt, damals ein 5-jähriges Kind. Meine Eltern haben mit mir doch über sowas gar nicht gesprochen. Das ist auch unvorstellbar, dass sie es getan hätten. Aber die erste Arbeit, die mein Vater in Frankreich finden konnte, und zwar sehr schnell, war eine sogenannte französische Fassung von Liebelei. Und da gab es einen Teil der ursprünglichen, die dann Zeit hatten oder Lust hatten oder die noch kommen wollten vielleicht, um meinem Vater zu helfen. Und sagen wir mal, dass der Gründgens nicht dazugehörte. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Nach dem Krieg gab es wieder Kontakt. Und die letzte Theaterinszenierung von meinem Vater war der tolle Tag in Hamburg, im Thalia Theater in Hamburg, ein Riesenerfolg, ein Unwort, also von Beaumarchais. Und da war der gastgebende Intendant Gustav Gründgens. Mein Vater hat versucht, mich von dieser Welt fernzuhalten, solange er konnte. Und nur der Kreis, der engere Kreis von deutsch-jüdischen Emigranten, von denen kannte ich einige, und vor allen Dingen Bert Brecht. Ich hatte das Privileg, Bert Brecht bei ihm öfter in Santa Monica mit meinen Eltern zusammen zu sein. Aber sonst nicht. Er hat mir zum Beispiel erklärt, dass es eigentlich nur ein paar Themen im Leben gibt, über die man schreiben kann. Dass immer wieder dieselben Themen sind und dass es deshalb so etwas wie Plagiat gar nicht geben kann, weil man sowieso zum Plagiat verurteilt wird. Es ist mir nicht bewusst, ein Thema zu haben. Ich arbeite halt an Filmen, die halt auf mich zukommen. Es ist in der Tat oft, vor allen Dingen beim Dokumentarfilm, wo man so abhängig ist von dem Material, was man gefilmt hat und dann nicht immer weiß, wie man es zusammenbringt, dass man wartet, dass das Schicksal einem hilft, dass der Zufall einem hilft und einem irgendwas bringt, was einem weiterbringt. Ja. Es kam nicht plötzlich auf mich los, jetzt muss ich Regisseur werden. Nein, ich ging zum Film eigentlich zunächst mal, weil ich studiert hatte und Philosophie studiert hatte und dann zum Punkt kam, wo ich keine Lust mehr hatte und Arbeit suchte und sie dann gefunden habe. Vor allen Dingen mein Vater war der große Lehrer. Das war eine sehr lustige Zeit. Es dauerte ja nicht sehr lang. Ich war nur Assistent für die Außenaufnahmen von Moulin Rouge, die in Frankreich gedreht wurden, weil ich eben auch Englisch und Französisch sprach. Und das war unter Houston. Damals haben diese großen amerikanischen Filme ganz Paris übernehmen können und als Dekoration. Und es war halt ein sehr reicher Film. Und der Houston hat mich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, mit seinen Private Jokes, mit der Ausführung seiner Witze. Er hatte sehr viel Witz, allerdings einen etwas grausamen Witz, wo man also das, was er ausführen muss, wirklich als Assistent vorbereiten musste. Ja. Die Gorilla-Geschichte. Er war sehr neugierig, glaube ich, wie alle großen Regisseure, die immerzu beobachten, was um sie herum passiert, die einen großen Beobachtungssinn haben. Und da Moulin Rouge die Geschichte von Toulouse-Lautrec war, also ein Zwerg, war ein Double vom José Ferrer, der in den Totalen, manchmal war es so, dass da der auf den Knien laufende Ferrer, der hatte extra so Stiefel angefertigt gekriegt, die vom Knie abgingen und dann verschwand er hinter einem Wagen in einer Nahaufnahme, also in einer relativ nahen Aufnahme und dann in der Totalen, also kam auf der anderen Seite der Zwerg rausgelaufen. Diesen Zwerg hat den Houston sehr interessiert und beschäftigt und der Houston hat also mit dem Zwerg Gespräche geführt und wollte wissen, was denn der Zwerg macht im Leben, wenn er nicht der Double ist vom Toulouse-Lautrec. Und der Zwerg erzählte ihm, dass er oft als Gorillamensch auftrat. Und es gab jemanden in dem Team, der meistens im Hotel blieb, weil der Houston ihn engagiert hatte und dann, wie es zu dem Film kam, ihn nicht mehr brauchte. Das war ein großer Fotograf von Farbe, also ein Farbfotograf, der für Life arbeitete und den er in einer Bar in New York getroffen hatte und dachte, der würde ihn brauchen als. Und dann hat er Houston aber einen sehr großen Kameramann gefunden, einen englischen, und brauchte ihn nicht mehr. Und der Elliot wurde zum Prügelknaben vom Houston. Und wie wir Medrano drehten, also in dem großen Zirkus, wo der Toulouse-Lautrec ja sehr viele gemalt hat, sehr weltberühmte Malerei, hat der Houston sich ausgedacht, diesen Gorilla-Menschen als Gorilla in den Käfig von den Gorillas zu bringen, hinter dem Zirkus, da wo die wilden Tiere tatsächlich sind. Und dann den Elliot kommen lassen, um ihn angeblich um Rat zu bitten wegen irgendwelchen Farbproblemen. Und hat ihn im Gespräch zu diesem Käfig geführt. Und dann ging die Käfigtür auf und der Gorilla kam raus. Es war ein grausamer Witz, weil die ganze Crew wusste, was da los war. Und wir alle konnten dann beobachten, wie die Todesangst vor dem Gorilla auf den armen Elliot halt diese Wirkung hat. Und so gab es also mehrere Witze, die inszeniert wurden. Und ich war komischerweise derjenige, den der Houston ausgesucht hatte, um sich um diese Witze zu kümmern. Also nicht wirklich eine filmische Erziehung, nein. Ich arbeitete ab und zu und habe so kurze Essays geschrieben für eine Wochenzeitung in den Vereinigten Staaten. Die heißt The Nation. Nachdem der Barbie festgenommen war in Bolivien, hatte mich der Chefredakteur von The Nation angerufen, ein paar Wochen danach, ein Freund von mir, und gesagt, ob es mich interessieren würde, für die Nation die Gerichtsverhandlungen zu covern. Das interessierte mich auch. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann kam aber der Prozess nicht. Sehr viel später rief mich ein junger amerikanischer Produzent an, um mir einen Stoff anzubieten, den ich keine Lust hatte zu machen oder wenig Lust hatte. Und dann hat mich gefragt, was machen Sie im Moment eigentlich? Da sage ich, ich schreibe über Barbie und den Prozess. Da sagte er, ja, das ist doch ganz faszinierend, darüber könnte man einen Film machen. Ursprünglich war mein Gedanke, dass ich zuerst mal den Prozess filme und dann sehe, aufgrund von Rückblenden, die Leute, die im Prozess drin sind, dann sehe, wo. Und da der Prozess nicht kam, musste gedreht werden. Und da ging ich einfach davon aus, eben seine Karriere zu verfolgen. War an sich eine ziemlich einfache Entscheidung. Es war nicht schwierig, Leute zu finden, wie auch im Prozess dann der Fall war, die überlebenden Opfer und ihre Familien, die waren natürlich bereit und willig, um Gerechtigkeit zu versuchen, im Leben zu erreichen oder irgendein Gefühl, dass man mit der Vergangenheit irgendwie zurechtkommen kann. Was die Opfer betraf, war es nicht schwer. Sehr schwer war es, Leute, die anderen Kontakt, freundschaftliche, mit Barbie im Leben hatten, also oder auch Komplizen in Bolivien, wo Geschäftsleute oder halt die Leute, die mit dieser Karriere, weil der Name, das war auch das Schwierige an dem Projekt, weil der Name Barbie allein, wenn man also sagte, das durfte man an sich gar nicht, man muss das irgendwie umgehen, so sagen, dass man einen Film über Barbie macht. weil das Wort Barbie, der Name Barbie, hat bei den meisten Leuten, also außer den Opfern, wie gesagt, ein Fluchtmittel. Das hat die Leute zur Flucht getrieben. Ja, es ist schon so, dass wenn man so einen Film macht, es zunächst mal darum geht, etwas Interessantes, Bedeutungsvolles vor die Kamera zu kriegen und vor der Kamera zu und möglichst viel. Und im Fall von Albert Speer war das eher leicht, weil er sehr entgegenkommend war. Er wurde ja, nachdem er aus Spanner raus konnte, hat er hunderte von Interviews gegeben. Also es war für ihn keine große Premiere, ein Interview zu geben, und fiel ihm auch weiter gar nicht schwer. Die Sache mit den Filmvorführungen, das kam im Gespräch einfach deshalb, weil er, wie auch einige anderen hohen Nazitieren, ein großer Filmfan war. Das war Hitler ja auch und Goebbels auch. Die haben sich sehr viel mit Film beschäftigt. Er wollte mir eigentlich zunächst mal nur zeigen, dass die Amerikaner und Technicolor nicht die einzigen waren, die ersten 16mm Farbaufnahmen gemacht haben, sondern dass er und seine Leute das auch gemacht hatten und auch mit guten Resultaten. Er wollte eigentlich nur mit mir darüber reden und hat mir dann ganz spontan seine eigenen Home-Movies vorgeführt. Ja, Eva Braun ist nicht dabei, in dem, was er mir gezeigt hat. Das ist nur seine Familie beim Skilaufen und seine Kinder mit dem Schlitten und er, der hinfällt, weil er nicht sehr gut Ski läuft. Ja, das hat er gezeigt und dadurch entstand dann überhaupt das Gespräch, was hat man gefilmt am Uwe Salzberg. Dann hat er mir auch noch Schwarz-Weiß-Film von den ganzen hohen Industriellen, der Porsche und die anderen und der Siemens, die also auch hochkamen. Und das zeigte er mir dann von sich aus. Ich glaube, zum Filmemachen überhaupt, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, muss man verschiedene Rollen gegenüber den anderen, mit denen man arbeitet, hintereinander auf sich nehmen oder spielen. Man ist, glaube ich, freier und es ist lustiger und deshalb auch mit mehr Genuss verbunden, wenn man das Privileg hat, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten, als im Dokumentarfilm. Aber letzten Endes macht man halt das, was kommt. Ich habe einen Film gemacht, der Erfolg hatte, eine Komödie mit Jean Moreau und Belmondo, Gerd Fröbe, eine Gaunerkomödie, ein bisschen Gedanken halt von diesen amerikanischen Komödien der 40er Jahre. Und in Deutschland hieß es Heißes Pflaster, hatte an sich Erfolg und ja, das ist ein Film, den ich gerne möge. Es gibt, weiß Gott, andere Filme, die ich lieber mag. Hunderte. Es ist in der Tat die allgemeine Einstellung, auch besonders im Fernsehen gewesen, viele Jahre lang, diese Idee, dass die Kamera etwas Objektives ist und dass man in diesen objektiven Cinema Verité, diese Einstellung ist doch inzwischen aber sehr veraltet. Und ich glaube, dieser falsche Anspruch auf Objektivität, der eigentlich nur ein Deckname war für Neutralität, auf die also Redakteure sich berufen haben, um sicherzugehen, dass keine Stellungnahmen stattfinden. Ich war unter anderen Dokumentarfilmen, habe ich mich sehr früh versucht, von diesen Klischees frei zu machen. Ich glaube nicht an den Begriff von Objektivität. Ich glaube, das, was man als Objektivität bezeichnet oder bezeichnen möchte, doch nur ein Zusammengesehen von verschiedenen Subjektivitäten. Je größer und durch Internet grenzenloser rohe Informationen auf einen zukommen, desto wichtiger ist es und schwieriger, glaube ich, es zu verarbeiten und in irgendeine Denkstruktur, in irgendeine Dramaturgie, irgendeine Erzählungsform unterzubringen. Aus Anlass seines heutigen 90. Geburtstags die erlebten Geschichten des Dokumentarfilmers Marcel Ophüls. Eines seiner großen Werke heißt Novembertage. Eine Sendung von Johanan Schelljem. Die nächsten erlebten Geschichten am kommenden Sonntag dann mit der Büroleiterin und Vertrauten Rudolf Augsteins, Irma Nellis. Heute in einer Woche um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.